Vorher warst du nur ein Schatten deiner selbst. Vorher warst du nie das, was du eigentlich bist. Vorher warst du nicht du selbst. Es ist die Selbstfindung, die dich findet. Doch du musst dich schon begleiten, denn alleine findet sie dich nicht. Sie ist blind, sie ist taub und sie findet dich nicht, wenn du sie nicht lässt. Und zeig ihr doch den Weg, zeig ihr doch den Weg. Und du hattest dich vorher verrannt und der Weg war so weit und du brauchtest so lang. Vorher warst du nur ein Schatten deiner selbst. Vorher warst du nie das, was du eigentlich bist. Vorher warst du nicht du selbst. Es ist die Selbstfindung, die dich findet. Doch du musst dich schon begleiten, denn alleine findet sie dich nicht. Sie ist blind, sie ist taub und sie findet dich nicht, wenn du sie nicht lässt. So zeig ihr doch den Weg, zeig ihr doch den Weg. Selbstfindung, Selbstfindung, Selbstfindung. Selbstfindung, Selbstfindung, Selbstfindung. Selbstfindung, Selbstfindung, Selbstfindung. Selbstgefunden, Projekt erfüllt.